Guten Abend hier zur 30. Bufo-Sprechstunde hier im Engel, auch heute am 9. Februar. Und ich habe hier den Stefan, den Carsten, den Michael und den Bernd und eine große Überraschung, die ja schon auf Twitter angekündigt war, meinen Co-Moderator, den Sysopt. Wir wollen ja versuchen, ein bisschen mehr Moderatoren zu kriegen und da fangen wir heute einfach mal damit an. Trotzdem, wir wechseln uns ab und zu ab und ich sag mal so, guten Abend Stefan, wie war deine Woche? Ja, schönen guten Abend zusammen. Meine Woche war ein bisschen durchwachsen. Ich bin letzte Woche Montag zum ersten Mal ausgefallen wegen Krankheit. Mich hat Fieber fast dahin gerafft, also ich hatte 37,9 oder so und das ist für Männer ja durchaus ein sehr gefährlicher Bereich. Inzwischen bin ich wieder so einigermaßen auf dem Dampf, kämpfe aber immer noch ein bisschen. Das Interessanteste für die Zuhörer könnte sein, dass wir am vergangenen Wochenende ein Teamwochenende des Bundesvorstands hatten. Wir haben uns in Kipfenberg getroffen, das ist wunderschön gelegen im Altmühltal im Zentrum Bayerns, also für manchen ein bisschen abseits gelegen, aber das gehört zum Spiel. Wir haben die Zeit genutzt, um intensiv miteinander zu reden. Wir haben geguckt, wie es uns miteinander geht, wie es jedem von uns geht. Und wir, glaube ich, sind uns nach wie vor einig, dass wir ein sehr gutes Team sind, das durchaus erfolgreich zusammenarbeitet. Und das ist so das wesentliche Ergebnis des vergangenen Wochenendes. Natürlich haben wir auch so ein bisschen über thematische Punkte geredet. Wir haben versucht mal zu klären, was mit dem Bundesparteitag jetzt ist. Da haben wir im Augenblick eine Bewerbung aus Ulm. Das heißt, wenn jemand möchte, dass der Bundesparteitag 2015 der Piratenpartei nicht in Ulm stattfindet, dann wäre das eine gute Möglichkeit, indem man eine andere Bewerbung einreicht. Sollten keine weiteren Bewerbungen kommen, könnte man den Ort zumindest schon mal als relativ sicher betrachten. Der Termin ist noch ein bisschen variabel. Wir haben uns über das Thema P-Shop unterhalten. Da wird Herr Hermin noch ein bisschen sich damit beschäftigen müssen. Moment mal bitte. Ich musste Push-to-Talk-Finger wechseln. Dann haben wir sonst noch so ein paar Dinge besprochen, die einfach im Laufe der Zeit aufgelaufen sind, über die wir uns austauschen wollten. Aber alles nicht sonderlich tragisch und deswegen an der Stelle erstmal gut. Für diese Woche vielleicht auch gleich noch als Ankündigung. Morgen steht die Aktion Lesen gegen Überwachung an. Wir haben inzwischen, habe ich vorhin gesehen, auf der Homepage lesengegenüberwachung.de irgendwie gut 20 Locations in Deutschland, bei denen an dieser Veranstaltung teilgenommen wird. Wir machen hier in Neumarkt auch eine und das ist eine Aktion, auf die ich mich schon freue und ich würde mich insbesondere freuen, wenn es uns Piraten gelänge, sowas eigenständig und öfter zu machen. Jetzt aber zu dem, was ihr wissen wollt. Ja, machen wir es doch wie jeder gute Kriminalist. Wo waren Sie am Samstagabend um 18 Uhr? Carsten, war da schon Abendessen? Genau, den Carsten könnte ich das nämlich auch fragen. Ihr wart 14 Stunden lang nicht erreichbar. So war es, ey. Ja, da komme ich mal auf diesen wunderschön gelegenen Ort Kipfenberg, der mich komplett aus dem Neuland geschmissen hat. Ich konnte nicht mal telefonieren da. Aber im Nachgang habe ich auch von dir keine Nachricht gehabt, muss ich gestehen. Ich hörte davon, dass du versuchtest, uns zu erreichen, aber ich habe auch nichts gefunden. Von daher, sorry. Ja, wir nehmen diese freundliche Entschuldigung gerne entgegen. Der VA bitte in den Zuhörerraum. Sodele, was haben denn die anderen erlebt, außer diesem offensichtlich sehr, sehr freundlichen und angenehmen Abend von Samstag auf Sonntag? So, die anderen sind gar nicht so richtig da. Dann gibt es sowas Ähnliches wie eine Wortmeldung. Da wir heute ja hier kein Saalmikrofon haben, dann verstehe ich die Anwesenheit vom VA hier wie eine Wortmeldung. VA. Ich bin nur aus Interesse hier. Genau, dann einfach nach unten. So, du Karis, ich glaube, hier haben wir heute gar nicht viel zu tun. Schade. Leute, Popcorn. Hallo Slash, grüß dich Oliver. Der will auch nichts fragen. Der ist auch nur hier reingesprungen. Das ist schade. Doch, der will was fragen. Ich gehe in den Zuhörerraum. Du siehst, wir müssen das noch üben. Im Patch steht, hallo Sekor, könntest du dich dafür stark machen, dass es wieder einen Podcast-Feed für die Aufzeichnung aus dem Mumble hier gibt? Und da haben wir aber gleich den Bauer Jupp da, den wir uns aufs Podium holen können und den wir fragen können. Kriegen wir wieder unseren Feed, lieber Bauer Jupp? Also ich fände es gut, wenn es den wieder gäbe, aber ich bin im Augenblick nicht der, der da irgendwie steuert eingreifen kann. Ich habe mich mitgekriegt, worum ging's? Unser Podcast-Feed, der scheint irgendwie seit Mitte des Jahres nicht mehr zu funktionieren. Gebt ihr uns den lieben Podcast-Feed des Kränennests wieder? Alle Zeichen stehen auf, nein, erstens ist das Ding ja nicht ein halbes Jahr, sondern bestimmt anderthalb Jahre. Und zweitens, ja, darf ich mittlerweile wohl sagen, wir haben alles Mögliche ausprobiert, aber sobald das Ding wieder online war, wurde er wieder durch jeden Bot gehackt und ist erschossen. Und deswegen haben wir aufgegeben. Das ist schade. Tja. Gut, wir sind traurig, unser Mitgefühl ist beim Podcast-Feed. Welche anderen Fragen gibt es? Leute, kommt hoch zu uns. So nah konnte er noch nie beim Bufu sein. Vielleicht sollten wir mal darauf hinweisen, dass wir nicht beißen. Wir beißen nur selten. Tun uns darauf ein. Okay. Wir können ja so machen, wenn niemand freiwillig hochkommt, holen wir uns zufällig jemanden. Das klingt aber jetzt noch ein fiesen Schritt. Ja, Leute, ich war überrascht. Bitte. Ich war überrascht, dass keine Fragen zu dem Blogpost zum Thema Bildung kommen. Weil die Tweets, die ich vorhin in meiner Timeline gesehen habe, waren zumindest eine Handvoll davon oder ein paar vereinzelte waren durchaus kritisch, weil das Argument war, dass man mit dem Lernen von Programmieralgorithmen oder Programmiersprachen ganz allgemein durchaus das Gehirn trainieren könnte. Vielleicht können wir ja über den Punkt einfach reden, solange keiner eine andere Frage stellen möchte. Ja, komm, dann gebe ich den Zuhörern einfach mal ein bisschen Kontext. Unser lieber Bundesvorsitzender hat nämlich in der Reihe Piratenbloggen einen Gastartikel für die Bundeswebseite geschrieben und hat einen Vorschlag, von wem der genau war, weiß ich gar nicht, aufgenommen, dass die Leute jetzt in der Schule programmieren lernen sollen alle. Und ich glaube, Stefan, dein Punkt ist eher, dass sie Umgang mit Medien und Medienkompetenz und solche Sachen lernen sollten vom Programmieren. Also ich denke, das, was die da eigentlich wollten, war schon das Thema Medienkompetenz. Also wie gehe ich mit sozialen Medien um? Was bedeutet das, wenn ich Inhalte ins Internet setze? Was passiert eigentlich mit den Informationen dann? Welche Möglichkeiten habe ich, die später noch zu korrigieren und so weiter? Also Dinge, die Menschen ja für den Rest ihres Lebens tatsächlich nachhaltig begleiten und durchaus auch in der Lage sind, Menschenleben massiv zu beeinträchtigen. Sind schon Dinge, die man in der Schule lernen sollte. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ich denke aber, dass der eine oder andere, der da in der Vergangenheit gesagt hat, die sollen das Programmieren lernen, halt zwar das meinte, aber einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung hatte, was er da eigentlich fordert. Weil ich glaube, das Lernen von Schreiben von Software ist eine Fähigkeit, die wirklich nur für eine Handvoll Berufe tatsächlich von Relevanz ist. Und wir haben aber im Augenblick inzwischen das Problem, dass beispielsweise Handwerksmeister verzweifelt Auszubildende suchen, also junge Menschen, die einen Beruf lernen wollen. Und ich habe ein paar in meinem Bekanntenkreis, die mir erzählen, dass sie keine ausbildbare junge Menschen mehr finden. Also die Menschen kommen oder die Kids, die kommen aus der Schule, haben im Prinzip 9 Schuljahre erledigt, aber haben ganz, ganz viel oberflächlich mal gehört. Ihnen fehlen aber so ganz grundlegende Fähigkeiten, was Rechnen, Schreiben und Lesen in der vernünftigen Geschwindigkeit und in der vernünftigen Souveränität betrifft und Ähnliches. Und wenn ich dann höre, man soll ihnen irgendwelche Programmiersprachen eintrichtern, dann denke ich einfach, das ist ein verzweifelter Versuch, irgendetwas zu tun, weil man erkennt, dass man was tun muss, aber keinen Plan davon hat. Also, du findest ernsthaft, dass das Lernen von Programmiersprachen in der Schule, in der heutigen Situation, nicht sinnvoll ist. Ich muss dich das fragen, weil das würde mich überraschen. Ja, wir gehen von allen Kids aus. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Punkt in der Schule finden, wo alle Kinder durch müssen oder wo alle zumindest in einem vernünftigen Level dran beteiligt sind. Also so ähnlich wie man, ich würde mal sagen, als erste Fremdsprache in Deutschland Englisch lernt. Dann möchte ich auf jeden Fall ein Argument anführen, das meines Erachtens ein wichtiges Argument ist. Also aus verschiedenen Warten heraus, zum Beispiel linguistisch, aber auch politisch, auch bildungspolitisch. Programmiersprachen verbinden verschiedene sprachliche Ideen. Auf der einen Seite hat man einen mathematischen Zugang, auf der anderen Seite ist er syntaktisch, grammatikalisch, man kann sozusagen mit Worten auch was tun. Also er verbindet wirklich, gerade Programmiersprachen sind im Grunde genommen auch eine gute Verständnisbrücke für ein allgemeines symbolisches Verständnis dieser Welt. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der auf jeden Fall in Schulen unterbeleuchtet ist und meines Erachtens gefördert werden sollte. Denn es ist auf jeden Fall wichtig, dass sie, wenn die Leute aus der Schule kommen, sich die Welt zumindest vorstellen können, wie sie zusammengebaut ist, dass sie konstruiert ist oder dass sie sozusagen von solchen Variablen auch abhängt, auch programmiert ist im weitesten Sinne. Nicht zwar nicht jetzt im negativen Überwachungsschwachsinn, sondern wirklich im Sinne einer, ich sag mal, ja, einer Konstruktionsfähigkeit auch, dass man versteht, was hinter den Dingen ist, dass man weiß, dass man das auch selber konstruieren kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wie gesagt, die meisten Programmiersprachen verbinden auch verschiedene Wissenschaften, verschiedene Ideen miteinander. Deswegen finde ich das eigentlich sehr grundlegend und wichtig. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Bleibt aber trotzdem der entscheidende Punkt, dass es unglaublich viele Dinge gibt, die wichtiger wären, als zu wissen, wie man in einer vernünftigen Programmiersprache heute irgendwelche Algorithmen produziert, die etwas tun. Das ist nice to have, das kann man anbieten, aber das ist nicht das, was Menschen, die mit der Technik der Zukunft umgehen können sollen, wirklich können müssen. Während hingegen die Fähigkeit, mit sozialen Medien umzugehen, das Wissen darum, was mit den Informationen in unserer Gesellschaft passiert, das wäre sehr, sehr wichtig. Und wenn ich da eine Abwägung vornehmen muss, dann kann Programmieren an der Stelle einfach weg. Da muss ich noch ein Argument anführen, wenn ich darf. Klar, deswegen diskutieren wir hier. Monopol schreitet schon ein, wenn es ihm zu lang wird. Genau. Ich denke, dass es wirklich schwierig ist, ein be kritisches Bewusstsein in einer Gesellschaft zu erzeugen über ihre eigene Situation, die natürlich sehr stark von Algorithmen bestimmt wird, wenn sie überhaupt keine Ahnung hat, wie diese entstehen und somit auch immer so einen mystischen Zauber umgibt, der auch zur Ohnmacht der Menschen führt, weil sie nicht genau wissen, wie sie das ändern oder was sie denn daran ändern würden. Stichwort, also es fängt auch bei so ganz klassischen Sachen an, die auch vor dem großem Internetzeitalter existierten, wie sowas wie die Schufa-Berechnung. Ja. Keiner kennt den Algorithmus. Es bleibt uns irgendwie versteckt. Und klar, es macht auch eine gewisse Logik, weil man wüsste, wie könnte man es auch beeinflussen und manipulieren. Und man versteht das schon. Aber es gibt ja auch ka kaum Konkurrenz auf dem Markt, sodass hier auch nicht klar ist, was das eigentlich soll oder wie der Zugang dazu ist. Und die Menschen wissen nicht, wie so ein Algorithmus aussieht. Auch Facebook, Google, die ganze Geschichte, Keystone, die ganze NSA-Affäre, das sind alles, baut darauf auf, dass Information sozusagen auf eine bestimmte automatische Art und Weise verarbeitet wird und ausgewertet wird. Und von daher ist das sehr grundlegend. Und ein abstraktes Verständnis dafür, in der Gesellschaft zu erzeugen, wie sowas vonstatten geht, ist genauso grundlegend wie die Vorstellung davon, wie eine Explosion geschieht und zu wissen, wie ein Auto fährt, ja. Oder zumindest, eine, ja, man kann, ist zwar vielleicht nicht Techniker und kann total alles zusammenbauen, aber man hat ungefähr eine Idee davon, wie das funktioniert und somit hat, kann man, ist auch weniger ohnmächtig, weil man mehr weiß, was man fordern kann. Also, das finde ich, muss ich echt sagen, ein widersprüchlicher Zugang. Weil du willst ja Bewusstsein erzeugen. Und Bewusstsein kannst du nur erzeugen, wenn die Leute auch verstehen ungefähr, wie es funktioniert. Deswegen finde ich das sehr grundlegend. Also, es ist nochmal ein wichtiges politisches Argument auch. Da scheint mir der Bernd etwas zu sagen zu mögen. Ja, eigentlich war das schon vor jetzt dem Beitrag von VA. Im Endeffekt hat er sehr vieles davon schon vorweggenommen. Es geht da sehr viel weniger, denke ich, um wirklich die Fähigkeit einen Code zu schreiben, eigenständig irgendwie, was ihm gerade einfällt, zu programmieren, sondern wirklich um das Verständnis, dass Teile der Welt über Algorithmen zusammengesetzt sind. Man könnte natürlich auch ganz praktisch argumentieren, hey, wenn jemand irgendeine Art von Software, zum Beispiel Tabellenkalkulation, beherrschen will und dann irgendwann mit irgendwelchen Makros oder sonstigen Dingen anfängt, kommt er in so Berührpunkte rein und das ist einfach nur gut, wenn man auch diese Möglichkeit hat, die es in der Zukunft immer noch viel stärker geben wird, ist ja auch bei jedem, bei Maschinenbedingungen und allen möglichen anderen Dingen heutzutage der Fall schon, dass da einfach so ein Grundverständnis dafür da ist, wie sowas funktioniert, welche Art von Denkweise da zugrunde liegt. Also ich würde da niemals so absolut sein wollen, dass man das einfach nicht braucht oder dass das nicht sehr sinnvoll ist, sondern es ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, auf diese moderne Welt auch die jungen Menschen, Schüler und auch vorzubereiten in der Art, dass man ihnen sowas grundlegend mal beibringt. Ich bin auch sehr überrascht. Also das ging damals bei uns irgendwann mal los. Das war immer noch die Situation, dass man in Sommerferien erstmal den Lehrern beigebracht hat, was sie einen im Jahr später lernen sollen und so. Und ich denke, das ist damals eingeführt worden und gar nicht ganz so verkehrt. Ich hoffe, es ist bis heute Bestand in den Lehrplänen. Es gibt auch gute wirtschaftliche Argumente dafür. Wenn die Bevölkerung darin gut ausgebildet ist, in einer Branche, die auf jeden Fall nicht an Wert verlieren wird, im Gegenteil, demokratischen Weiterentwicklungen auch auf Softwareentwicklungen basieren, zumindest im globalen Maßstab. Von daher ist es sehr entscheidend, hier auch Kompetenz zu binden in diesem Land. Und umso mehr Leute darüber wissen und umso mehr sie irgendwie in die Handhabe dann bekannt sind, ich finde es umso besser. Ich wüsste nicht, warum, also am besten wäre ja der Hauptschulabschluss vermittelt so ein Wissen. Das wäre super, also das wäre großartig. Ja, also den Bereich dieser Berufsausbildung, wo dann wirklich das Handwerkliche im Detail funktionieren muss, würde ich schon von der Bildung massiv trennen. Ich würde nicht sagen, man muss die Leute da bilden, damit sie alle Programmierer werden. Das ist vielleicht zu direkt geschlossen. So, jetzt grätsche ich mal rein, weil wir haben auf dem Podium jetzt hier zwei Leute, die sich auch zu Wort melden. Und zwar den Kronemuck, den Ahoy und den... Oh, der ist wieder weg. Also doch zwei, alles klar. In dem Fall fängt der Kronemuck an, ne? Hallo. Also ich kenne das selber aus dem Handwerk. Die Jungs sind nicht ausbildungsfähig. Das ist echt schlimm. Was ich mich frage, ist, warum kommen die dann eigentlich in die nächste Klasse, wenn sie irgendwo auf der zweiten, dritten Klasse hängen geblieben sind? Ich bin der Meinung, das muss Schule leisten können. Und wenn sie das nicht kann, dann hat die Schule ein Problem. Dann müssen vielleicht die Lehrer mal wieder auf die Schulbank. Und wenn so Kiddies vielleicht mit 14 noch immer in der dritten Klasse sitzen, dann würden sie vielleicht mal anfangen Gas geben, weil es wird irgendwann peinlich. Aber ich verstehe nicht, warum die eigentlich dann in die nächste Klasse kommen, wenn sie den Stoff nicht drauf haben. Nehmen wir das mal so als Rentin. Ahoi! Ja, nachdem ich ja Ausbilder im Bereich Fachinformatik auch bin, muss ich mal dazu sagen, das sind natürlich schöne Ansätze, die sich aber absolut überhaupt nicht durchsetzen lassen. Vor allem, weil auch selbst die Azubis im Bereich dieser Fachinformatik praktisch massiv Probleme haben, überhaupt zu verstehen, wie programmiert wird oder wie das geht oder zusammenhängt. Das sind selbst einfachste kleine Programme, die bringt man zwar noch irgendwie hin, aber wenn man sich das dann erklären lässt, was eigentlich da passiert, bei einer einfachen Schleife, da setzt dann teilweise schon aus. Also ich sage mal, mindestens 60-70% dieser fachbezogenen Azubis können letzten Endes nicht programmieren. Das ist, also ich setze das jetzt mal gleich, es wäre natürlich toll, wenn wir alle Lateinisch könnten und alte Gesetzestexte durchlesen und so weiter und auch verstehen oder irgendwas, aber du kannst nicht die ganze Welt Latein lernen lassen. So, wir werden es sehen. Wollen wir noch weiter zum Thema Bildung und Programmieren reden oder wollen wir einen netten Schwenk zur Wahl in Hamburg machen? Wir können gerne einen netten Schwenk zur Wahl in Hamburg machen und fragen mal Michael, ob er so ein paar Sätze dazu sagen kann, wie der Wahlkampf läuft. Nein, das macht der Charis, an den gebe ich jetzt mal weiter bei der Gelegenheit. Ich habe da eine Frage und zwar, wie sieht es denn aus mit einem vielleicht Pad oder gibt es hierzu ein Pad? Ja, natürlich gibt es hierzu ein Pad und zwar steht das im Raumfähnchen vom dicken Engel und es wurde vorher vertwittert und es ist die Nummer 292 im dicken Engel. Ich schicke das auch gleich nochmal um. Sodele, Hamburg. Ja, Hamburg. Schwierigkeit ist, dass ich da jetzt... seit ein paar Tagen nicht mehr da war. Einerseits Vorstandswochenende, andererseits ich hatte letzte Woche ein größeres privates Problem, hat sich heute freundlicherweise weitgehend entschärft. Was ich aber mitkriege, erstens, es werden dort kräftig Infostände gemacht, soweit halt die Personaldecke reicht. Das scheint einigermaßen zu klappen. Wo wir im Moment massiv unterbelichtet sind, und das ist für die Piratenpartei echt peinlich, ist im ganzen Bereich Social Media. Und da Aufruf an alle, die jetzt hier im dicken Eck sind. Leute, ich packe gleich noch einmal die Adressen der Hamburger Kandidaten rein, die Twitter-Nix und die entsprechenden Hashtags sind vor allem Piraten und HH-Wahl, HH wie Hansestadt Hamburg, und immer wenn ihr dort etwas seht, dann könnt ihr das einfach retweeten, also wenn das Inhalt sinnvoll ist, natürlich nur, um da so ein bisschen mehr Relevanz zu erzeugen. Also im Bereich Twitter sind wir im Moment sehr, sehr unterbelichtet im Vergleich zu anderen Parteien, die längst nicht so internetaffin sind wie wir, und ich betrachte das ehrlich gesagt als Schande. Die zweite Geschichte: am Freitag, den 13., am kommenden Freitag, haben wir dort Wahlkampf-Endspurt-Party. Wir treffen uns also um kurz vor 20 Uhr auf dem Spielbudenplatz. Das ist, wer Hamburg ein bisschen näher kennt, mitten auf dem Kiez in St. Pauli, quasi direkt vor der Davidswache. Dort werden die Kandidaten, Bundesvorstandsmitglieder, Fraktionäre werden dazu verschiedene Reden halten. Die Thüringer werden Bratwurst grillen, es wird auch was Flüssiges geben, und da wollen wir nochmal auftanken, um dann am nächsten Tag, am Samstag, sozusagen einen Endspurt hinzulegen. Nein. CC, Michael hat die Piratenpartei nicht als unterbelichtet bezeichnet. Das muss ein Missverständnis sein. Ja, aber unsere Twitter-Aktivität, insbesondere bei der Hamburg-Wahl, ist es leider. Das muss man einfach einmal so feststellen und schleunigst daran etwas ändern. Ja, lass mich das korrigieren oder noch was hinzufügen. Michael hat an der Stelle um Hilfe gebeten für die Social-Media-Arbeit. Wobei ich ihm da zustimmen muss. Also es ist tatsächlich so, wir bräuchten gerade im Bereich Social Media dringend Hilfe. Also wenn da irgendjemand Fähigkeiten in sich schlummern spürt oder weiß und Zeit und Energie und Lust hat, ein bisschen zu helfen, Twitter zu befeuern, in Facebook ein bisschen zu agieren, dann kann er sich gerne melden. Wir können da jede helfende Hand dringend brauchen. Und im Laufe der nächsten Woche einfach alles, was mit dem Hamburger Wahlkampf und Piraten zu tun hat, einfach mal fleißig retweeten. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Genau, und so schwer ist es wirklich nicht, weil in Zeile 8 vom Patch stehen die ganzen Twitter-Nix der Kandidaten aus Hamburg. Und das, da kann man sich durchaus eine Liste abringen und kann die einfach mal abhören. Wie sind denn die Prognosen im Moment? Also ich weiß es nicht. Wir werden auch selten eigens aufgeführt. Das heißt, man kann vermuten, in welchem Bestandteil wir bei sonstigen drin sind. Wir haben allerdings auch die Schwierigkeit, dadurch, dass es in Hamburg ein recht ambitioniertes Wahlsystem gibt, so mit Kumulieren und Panaschieren, und jeder hat 5 Stimmen, die er dann auch auf Kandidierende unterschiedliche Parteien verteilen kann, ist es auch sehr schwer, das von den entsprechenden Instituten zu prognostizieren, was da in Hamburg rauskommen wird. Nun gut, wir haben eine Meldung. Such. Und übrigens, der CC und der Bundesvorstand mögen bitte aufhören, sich gegenseitig zu trollen. Suwuk. Der Suwuk hängt hier nur zum Spaß rum. Der Grulle, wenn es um Hamburg mal geht. Nee, wäre nicht mit Hamburg, wäre was anderes. Dann warte noch eine Sekunde. Gibt's noch was zum Thema Hamburg? Außer, dass wir alle hoffen, dass es am Wochenende gut geht. Wie ist denn dein Maß, Stefan? Ab wann haben wir denn irgendwie sozusagen politisch gewonnen. Nee, das ist unfair, das geht jetzt gerade nicht, weil das hier wird aufgezeichnet und steht online und ist nicht unter uns und deswegen ist das im Augenblick schwierig zu beantworten. Fakt ist, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass Wahlkämpfe für die Piraten durchaus überraschende Ergebnisse liefern können. Fakt ist auch, dass wir beispielsweise erst vor wenigen Monaten in Prag und in Bad Marienbad ein sehr, sehr herausragendes Wahlergebnis für die tschechischen Piraten hatten. Fakt ist, dass wir in Hamburg ein sehr interessantes Umfeld für unsere Partei haben. Es ist ein Stadtstaat. Wir haben ein Wahlalter ab 16. Wir haben in der Vergangenheit in Hamburg immer wieder mal Überraschungen in den Wahlen gesehen. Das heißt, es spricht also sehr, sehr viel dafür, dass Hamburg tatsächlich ein herausragendes Ergebnis für die Piraten werden könnte. Wir haben allerdings im Augenblick das Problem, dass die Prognosen der Wahlforscher eher düster sind. Und das schmälert all das, was ich gerade gesagt habe, in seiner Wirkung wieder ein bisschen. Deswegen ist es im Augenblick schlicht und ergreifend nicht machbar, irgendeine Prognose abzugeben. Irgendjemand hat mal schön formuliert, Prognosen sind ein schwieriges Geschäft, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Das gilt gerade bei der Hamburg-Wahl im Augenblick ganz besonders. Gut, schade eigentlich, aber wahrscheinlich ist es einfach so. Alles, was noch irgendwie Zeit hat, ab nach Hamburg, oder? Wenn, Michael, wenn noch jemand irgendwie überraschend sagt, komm, ich investiere nochmal, ich gehe nochmal zum Infostand oder sowas. An wen kann er sich denn noch wenden? Am einfachsten ist es, sich an die Landesgeschäftsstelle in Hamburg zu wenden. Die ist jetzt eigentlich jeden Tag geöffnet und besetzt. Insbesondere der Michael Behrendt, das ist eigentlich ein Pirat aus Hessen, der so seinen restlichen Jahresurlaub vom letzten Jahr aufbrauchen musste und das zu unserem ganz großen Glück in die Hamburg-Wahl investiert hat und da jetzt gerade sehr viele gute, hilfreiche Dinge tut. An dieser Stelle auch mal ganz herzlichen Dank dafür. Einfach dort entweder anrufen, anmailen, über Twitter anpingen. Das ist eigentlich keine Schwierigkeit, die Hamburger zu kontaktieren. Oder im Zweifelsfall einfach hinfahren. Das ist in der Lippmannstraße. Die Adresse findet ihr auch im Wiki. Und dort sagen, hallo, hier bin ich, schickt mich irgendwo hin. Ich gehe mal schwerpunktmäßig davon aus, dass sie euch die Tür da oben einrennen. Der Michael Behrendt ist übrigens der MIB 303. Ich glaube, der kommt irgendwie aus der Darmstadt oder sowas, ne? Den könnt ihr auch direkt über Twitter erreichen. Sodele, was haben wir denn noch für Themen? Mal ins Pad gucken. Im Pad haben wir ganz, ganz viele tolle Tweets vom Slash im Chat, die wir natürlich alle nachher retweeten können. Und im Chat haben wir die Abschlussfrage, die nehmen wir dann später noch aufs Programm. Und denkt ihr auch schon an Bremen? Nach der Wahl ist vor der Wahl? Also ja. Nicht. Entschuldigung, Michael, mach du. Ja, also nicht in dem Fall tatsächlich nicht nach der Wahl ist vor der Wahl, sondern die entsprechenden Bemühungen sind schon längst angelaufen. Gerade in dem Zuge, wie Christus jetzt oben in Hamburg ist, dort Dinge tut, hat er mir ein bisschen Zeit freigeschaufelt, um mich verstärkt um Bremen zu kümmern. Wir haben in Bremen einige besondere Konstellationen. Das fängt an, dass im Prinzip zwei verbundene Wahlen sind mit getrennter 5%-Hürde in Bremen und Bremerhaven. Und während es in Bremen wegen Entwicklungen, auf die ich gleich noch eingehe, gerade noch ein bisschen zäh ist, haben wir in Bremerhaven A, ein sehr motiviertes Team und die B auch schon bereits dort im Kommunalparlament sitzen, also auch schon praktisch politisch Politik machen. Und wir setzen da doch gewisse Hoffnungen rein, dass wir dort was reißen können. Bremen, ich weiß nicht, wie weit ihr das mitbekommen habt. Da gab es vor einigen Monaten quasi eine Spaltung des Landesverbandes. Dort gab es gewisse Piraten, die auch zum Beispiel den Bufo blöd fanden und uns dann mal ein Hausverbot erteilt haben. Und kurze Zeit später waren sie dann weg. Und die Zurückgebliebenen sind nicht so besonders viel und sind auch sehr unerwartet jetzt auch in die Verantwortung gekommen. Und das hat auch so ein bisschen gebraucht, bis die so wirklich warm geworden sind mit dem Wahlkampf und ihrer Rolle darin. Aber ich habe letzten Montag, üblicherweise treffen wir uns immer dort am Montag im Mumble, um Dinge zu besprechen. Diesen Montag, also heute, ist es ausgefallen, weil die dort bei einer Relive-Geschichte sind. Und letzten Montag, wo wir dann auch angefangen haben, Wahlplakate zu besprechen, ist da wirklich dann einmal Leben auch in die Diskussion gekommen. Und ich bin zunehmend optimistisch, dass ist dort auch noch deutlich vorangeht. So, und wir werden im Pad ermahnt, völlig zu Recht. Michael, mach Werbung für die Unterstützungsunterschriften. Der Link ist im Pad in Zeile 50. Brauchen die noch Unterstützungsunterschriften? Die brauchen Unterstützungsunterschriften und dass wir jetzt nicht alles stehen und liegen lassen und nach Bremen rennen, um dort zu sammeln, liegt daran, dass sie gar nicht so viel brauchen. Das sind 400 plus ein bisschen Reserve. Das ist im Vergleich zum Beispiel zu, ich glaube, 2000, die wir in Brandenburg sammeln mussten, doch eine eher überschaubare Zahl. Und ja, wir brauchen auch da noch Hilfe. Aber im Moment würde ich sagen, für Leute, die völlig von extern, wer direkt im Bremer Umland wohnt, hilft natürlich lieber in Bremen beim Sammeln. Aber wer zum Beispiel aus Bayern kommt und jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt noch mal was tun, fährt diese Woche vielleicht lieber noch nach Hamburg, dass wir dort auch im Endspurt noch einmal eine gute Performance hinlegen. Und nächste Woche steht dann mit Schmackes Bremen die Unterstützungsunterschriftensammlung an. Super, einfach mal den Kunde anrufen, 400 Unterschriften, das macht er in einer halben Stunde, ne? Ja, den Telefonjoker Kungler heben wir uns an der Stelle noch ein bisschen auf. Alles klar. Okay, also klare Ansage vom Michael, den anderen Michael unter MIP 303 oder einfach bei der Wahlkampfzentrale in der, wie heißt diese Straße da in Hamburg, aufschlagen? Das ist die Lippmannstraße und ich glaube, es ist 57. Ich schaue gleich nochmal nach, vielleicht korrigiere ich mich. So, hier 81 Leute im Zuhörerraum, 40 Leute morgen da antreten, das wäre doch was. So, dann haben wir, glaube ich, das Thema Hamburg-Wahl. Nee, da fragt jemand, wenn er nicht nach Hamburg gehen kann, was kann er außer retweeten und einen Spender auf aktionpiratenpartei.de machen, den noch von zu Hause aus machen, um die Hamburger zu unterstützen. So ein Angebot sollte man nicht ablehnen. Ja, also die Sache mit der Spende, die Wahl ist jetzt in weniger als eine Woche. Wenn jetzt heute jemand was spendet, bis das dann sozusagen die Hamburger erreicht, ist die Wahl rum. Zumal irgendwelche Dinge drucken oder so, das ist jetzt eigentlich alles zu spät. Wenn jemand noch irgendwo Geld rumliegen hat und nicht wohin damit, dann würde ich das eigentlich schon eher nach Bremen schicken, weil auch dort werden wir viel Geld sinnvoll einsetzen können. Bremen hat den Vorteil, dass es nicht kleiner ist als Hamburg. Also Bremen und Bremerhaven ist ungefähr so ein Drittel Hamburg. Das heißt, da brauchen wir letztlich auch nur ungefähr ein Drittel der Summe oder dieselbe Summe hat relativ gesehen einen etwa dreimal so großen Effekt und zum jetzigen Zeitpunkt lieber dorthin als, ich meine, Hamburg ist in dieser Hinsicht bereits dann gelaufen. Ich hätte einen Vorschlag. Svesh, du willst uns noch was zu den Wahlen Hamburg und Bremen sagen? Genau, Stichwort digitaler Wahlkampf. Was kann man jetzt noch machen, wenn man bald von Hamburg entfernt ist? Vorweg, es macht sehr viel Sinn, jetzt digital aktiv zu sein für Hamburg, weil vor 2 Tagen hieß es, dass die Hälfte der Leute da unentschlossen sind, wen sie wählen. Und wir müssen noch weiteres bedenken, 16- bis 18-Jährige werden da wählen können. Und die sind nun mal etwas stärker im Internet unterwegs. Und was man noch machen kann, neben Twitter auf jeden Fall, jeder von euch ist doch in irgendeinem Forum registriert, das euch nahesteht, sei es ein Computerforum, Gamerforum oder Klamottenforum, was auch immer. Macht da einfach einen Thread zur Hamburg-Wahl auf, verweist auf den Hamburger Wahlomaten und das ist schon die halbe Miete. Okay, ich nehme Crowdchain. Was nehmt ihr? Ich muss erstmal gucken, welche Gruppen ich habe. Aber ganz wichtiger Hinweis vom Slash, wir lassen uns im Moment von solchen Parteien, oder was heißt im Moment, wir lassen uns schon seit über einem Jahr oder seit der Bundestagswahl von solchen Gruppen wie AfD oder sowas die Lufthoheit im Internet abnehmen. Die sind nämlich da und kommentieren aus ihrer Sicht. Da kommt dann gar nicht irgendwie das Wort AfD vor, sondern da kommen einfach deren politischen Inhalte, kommen dann schon im ersten Kommentar irgendwo bei Spiegel oder sonst irgendwo. Und das kann eigentlich nicht die Wahrheit sein. Ja. Nimm das bitte ernst, was das Slash da gesagt hat. So, noch was zur Hamburg-Wahl oder zur Bremen-Wahl, die uns noch beschäftigen wird. Wann ist die Mai, gell? Die ist am 10. Mai. Entschuldigung. Am 10. Mai. So, noch was zur Hamburg-Wahl. Ich sehe, Solzke noch ein Podium? Nee, eher zu Bremen. Ist da schon eine Aufstellungsversammlung gewesen? Und auch vielleicht blöde Frage, wie viele Aktive gibt es da im Moment in Bremen noch? Weil ich mal hörte, es gab da auch ein bisschen Zwist und Rangeleien und auch nicht mehr so viele Mitglieder und so. Wie ist denn da der Stand im Moment? Wisst ihr das? Ja, also bei der Aufstellungsversammlung hatten wir, glaube ich, 7 in Bremen und Bremerhaven stellt ja eigens auf. Bei der Aufstellungsversammlung war ich nicht dabei. Oder waren es 8 und einer wollte nicht auf die Liste, weil er gerade beruflich irgendwie Veränderungen hat. Also das ist vergleichsweise überschaubar gewesen, wobei, wie vorhin gesagt, das war in einer Situation, wo die Bremer auch nicht besonders gut aufgestellt waren und habe den Eindruck, dass das sich gerade auch etwas ändert und da so langsam auch wieder Leben reinkommt. Na toi, toi, toi. Im Patch liegt noch die Frage auf, bis wann müssen denn die Unterschriften da zusammen sein? Weil offensichtlich Piraten und Unterschriften, das ist schon ein Thema. Wir werden euch daran erinnern, wenn wir in Baden-Württemberg wählen müssen. Bis Ende Februar. So, dann haben wir ja was zu tun. Danke übrigens für das Notieren im Pad. Dann haben wir auch gleich das Begleitmaterial für den Podcast. So, noch irgendwas zur Hamburg-Wahl? Noch irgendjemand zur Hamburg-Wahl? Oder zur Bremen-Wahl? Ich sehe nichts. Vorletzter Aufruf. 3, 2, 1. Thema durchwerfen auf Wochenende. Und jetzt poste mir dieses orange Banner hier ins Mumble. So, und dann haben wir noch einen Punkt. Jetzt nehmen wir den Grulle und danach gucken wir nochmal nach Parteitag. Ihr habt das vorhin so schon mal angedeutet, aber hier kommt noch eine Frage im Pad. Aber erstmal Grulle. Ja, hallo nochmal. Ich habe nur eine Frage, also warum reagiert eigentlich der Piratenshop nicht? Also ich habe da jetzt mehrmals eine Anfrage gestartet, die reagieren nicht. Also wollen die nichts verkaufen oder haben die schon genug? Dem muss man da auf die Füße treten. Entschuldigung, das ist eigentlich keine Frage. Also der einfachste Weg an der Stelle tatsächlich, wenn da Fragen sind oder Beschwerden oder Kritik, dann wäre eine kurze E-Mail an vorstand@, weil dann landet es bei uns im Ticketsystem, dann kriegt es der Zuständige, in dem Fall wäre es die Hermi, und kann sich darum kümmern. Also wenn du einen Dreizeiler da hinschickst, was du getan hast, was das erwartete und das erhaltene Feedback wäre cool. Also, vorstand@piratenpartei.de. Danke. Immer gerne. Supi. Noch was zum Piratenshop, wenn jemand gerade was irgendwie auf der Pfanne hat zum Piratenshop. 3, 2, 1. Nächstes Thema. Genau, du hattest es vorhin schon mal angesprochen, Stefan. Wenn sich jemand noch bewerben möchte als Austragungsort für den nächsten Parteitag, dann wäre noch Zeit bis zum 20. Februar sich zu bewerben. Die Bewerbungen sind nicht so richtig fett bisher, kann das sein? Ja, wir haben natürlich ein Problem, dass im Unterschied zu früheren Bundesparteitagen ein extrem knappes Budget ist. Das ist zwar grundsätzlich möglich, Hallen zu dem Preis zu finden, aber es ist halt nicht mehr ganz so leicht. Und deswegen scheint es so zu sein, dass wir auch weniger Bewerbungen als früher haben. Ich führe es mal auf den Punkt zurück. Andere möchte ich jetzt an der Stelle erstmal noch ausblenden. Aber es ist tatsächlich so, wir haben nur eine Bewerbung. Ich habe zwar gehört, es soll noch eine in Arbeit sein, weiß aber nichts Genaues. Ah, eine sehr positive Entwicklung. Im Chat fragt mich jemand nach dem Link zu dieser Bewerbung. Bitte packt ihn nochmal ins Pad. Zahlreiche anwesende Vorstände, dass wenn sich noch ein Kreisverband oder sowas bewerben möchte, dass er weiß, an wen er sich bewerben muss. Und ich sehe den Bastian am Mikrofon. Und der Bastian, der möchte uns hier eine mündliche Bewerbung einreichen. Stimmt das? Nein, ich habe mir eine Nachfrage. Also es ist jetzt eine ernsthafte Nachfrage. Kein Scherz. Wir haben ja die Möglichkeit, sehr preisgünstig in Mailand das zu machen. Ist das eine Option, die grundsätzlich vom Bundesvorstand abgelehnt werden würde? Oder ist es sinnvoll, sich da ein bisschen konkreter drum zu bemühen? Also das kriegt man auch innerhalb zwei Wochen hin jetzt. Wo bitte? Milano, Mailand. Okay, ich fürchte, das ist innerparteilich politisch schlecht darstellbar. Ich glaube nicht, dass wir das machen können, ohne dass die Partei irgendwie brennt. Ja gut, ich frage nur mal, es ist ja vom Budget her ein guter Unterschied von 30.000, 40.000 Euro und weil wir ja kein Geld haben für solche Dinge, deswegen war es eine ernsthafte Nachfrage. Wenn das aber als überflüssig angesehen wird, dann braucht man sich da jetzt nicht weiter einen Kopf drauf zu machen. Dankeschön. Unterschied 30.000, 40.000 Euro bei den Hallenkosten oder bei was? Gesamt. Also wir haben ein Angebot aus Mailand, die gesamten Parteitag für 2.000 Euro zu machen, mit einer großen Halle, mit allem, was das Herz begehrt, inklusive diesem Internet. Das ist jetzt kein Scherz, das ist kein Hoax, sondern das ist ein ernst gemeines Angebot von einem italienischen Kollegen und von der PPI. Und deswegen war es einfach nur eine Nachfrage, macht es überhaupt Sinn, da weiter nachzuhaken oder ist es politisch undenkbar? Also ich halte es für politisch undenkbar. Begründung? Gut, dann ist der Fall erledigt. War da eine Nachfrage von irgendjemand? Ja, von mir. Warum ich das für politisch undenkbar halte? Ganz klar. Ja, das kann ich gerne ausführen. Als der letzte Bundesparteitag in Halle stattgefunden hat, gab es kritische Stimmen aus Teilen der Piratenpartei, dass Halle jetzt nicht gerade zentral in Deutschland liegt. Wenn man sich aber die Karte Deutschlands anschaut, dann liegt Halle tatsächlich gar nicht mal so ungünstig. Liegt an Autobahnen, ist mit Zug zu erreichen, also ist gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass der Bundesvorstand auf die Idee kommen könnte, eine Bewerbung für einen Bundesparteitag in Mailand, für den Fall, dass man nur so eine ungefähre Vorstellung hat, wo Mailand ist, möge man mal ganz kurz Google Maps oder eine native Anwendung starten, um zu gucken, wo dieser Ort denn tatsächlich ist. Eine solche Bewerbung anzunehmen, wäre nach meinem Dafürhalten all denen mit, die sich's nicht leisten können, mal ein paar hundert Euro für Reisekosten an einem Wochenende nach Mailand auf den Tisch zu legen, einfach unfair. Also das können wir nicht machen. Geht nicht. Ist außerhalb dessen, was irgendwie darstellbar ist. Nehmen wir mal eine sehr südlich gelegene Stadt in Deutschland, zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen, ne? Und da sind es immer noch 4 Stunden, 4,5 Stunden und 450 Kilometer bis Mailand. Das ist nicht viel weniger, als ich von Baden-Württemberg ausgefahren bin, um nach Halle zu kommen, ne? Wenn ich da ergänzen darf, das Teure einem Bundesparteitag ist bei Lichte betrachtet nicht die Halle, sondern das sind die Reisekosten der einzelnen Mitglieder. Und wenn wir nur mal grob über den Daumen kalkulieren, sagen wir mal 800 Teilnehmer und jeder zahlt nur 100 Euro mehr, weil halt längere Anreise, dann sind das Mehrkosten von 80.000. Dafür, dass wir dann als Bundesverband relativ viel sparen, hätten wir dann halt eben entsprechend unseren Mitgliedern entsprechende Mehrkosten, die deutlich höher sind, aufs Auge gedrückt. Das halte ich für insgesamt nicht sinnvoll. Gibt es irgendwelche Planungen auf diesem Parteitag, einen Versuch mit einer zweiten Location zu machen? Das wird bei diesem wahrscheinlich nicht notwendig sein. Von daher planen wir es auch nicht. Es war, bevor Ulm sich beworben hat, eine Anfrage aus Marktoberndorf oder so ähnlich. Dort war der eigentliche Saal vergleichsweise klein, und von daher war das mal eine Überlegung zu sagen, okay, wir stellen dann ein Zelt davor und machen sozusagen den zentralen Parteitag am gleichen Ort, so wie wir das schon auch auf Landesebene mal gehabt haben. Ich habe selber dort mal im Bereich technische Wahlleitung und überhaupt so Videotechnik und Gedöns in Berlin das betreut. Das grundsätzliche technische Know-how wäre also vorhanden. Aber ja, das sind alles andere als eingespielte Prozesse. Und dann machen wir erst einmal das auf Bundesebene, das mit dezentral im selben Gebäude. Und wenn das flutscht, kann man dann so langsam drüber nachdenken, da zwei völlig getrennte Orte miteinander zu verknüpfen. Wobei dann völlig klar sein muss, dass das nicht unbedingt günstiger wird, weil wir dann plötzlich sehr, sehr zuverlässige Internetverbindungen haben. Und sehr zuverlässig heißt, dass wir dort einfach massiv redundant arbeiten müssen, weil uns in dem Fall eins nichts passieren darf, dass diese Verbindung zwischen diesen beiden Orten wegknallt. Und ein harsches Programm. So, dann habe ich den Piratus, der was dazu sagen möchte. Ja, ich persönlich finde die Idee mit Mailand unheimlich toll. Ich sehe das mit den Anfahrtskosten nicht unbedingt kritisch, weil wenn man sich anguckt, was so ein Billigflieger kostet heutzutage nach Mailand, das ist wahrscheinlich deutlich günstiger als jede Bahnfahrt innerhalb von Deutschland. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Parteitag in Ulm hätten oder so, glaube ich, dass viele Leute viel höhere Anfahrtskosten hätten, als nach Mailand zu fliegen. Okay, ich gebe zu, dass die Ökobilanz sicherlich schlechter wäre, aber was man durchaus bedenken sollte, wäre, dass die öffentliche Aufmerksamkeit, die entstehen würde, wenn die Piraten nach Mailand gehen, um dort einen Parteitag zu machen, abgesehen vom schönen Wetter. Naja, zum Thema Billigflüge, klar, die ersten 10 kämen wahrscheinlich relativ günstig nach Mailand. Aber wie wir wissen, kalkulieren Airlines die Flüge so, dass sobald eine gewisse Auslastung erkennbar wird, die Preise drastisch anziehen. Das heißt also, die ersten 10 kämen super günstig runter und der Rest, der mit im Flieger sitzt, würde diese Plätze subventionieren. Also das ist kein Spiel, das funktionieren würde. Und bei allem Respekt für den Spaß, den das machen würde. Und hey, ich wäre auch dabei. Mailand ist cool. Ich fahre auch hin und ich habe den Vorteil, ich wohne im Süden, in Süden Deutschlands. Das heißt, die Hälfte der Strecke für einen Hamburger habe ich schon. Aber es wäre einfach unfair. Es wäre gegenüber unfair, die jetzt schon darum kämpfen, zu einem Piratenparteitag hinfahren zu können, indem sie Mitfahrgelegenheiten nutzen und Ähnliches, und die wir auf die Art und Weise einfach abhängen würden. Also das tun wir nicht, also zumindest nicht, wenn ich eine Möglichkeit habe, das zu verhindern. Ich habe noch eine zweite Frage, und zwar letzte Woche haben wir ja angesprochen, ob wir die Idee der Partei kopieren und diesen Geldverkauf ähnlich gestalten würden. Ihr hattet gesagt, ihr wolltet euch da an dem Wochenende in der Klausur mal drüber besprechen. Habt ihr da irgendein Ergebnis gefunden? Also wir haben über das Thema, wir tricksen die Parteienfinanzierung aus, wie AfD und die Partei das machen, in der Vergangenheit schon zweimal diskutiert. Ich wäre grundsätzlich sofort dabei, wenn es da irgendeine tolle Möglichkeit gibt, um einfach zu zeigen, dass dieses System kaputt ist. Aber ich bin nicht bereit, die finanzielle Basis und Zukunft der Piratenpartei damit aufs Spiel zu setzen. Und ein gewichtiges Argument unseres Schatzmeisters in der Diskussion war, dass weder die AfD noch die Partei das Problem haben, dass sie bislang nennenswerte Parteienfinanzierung bekommen haben und in ihren Strukturen von diesen Zuwendungen tatsächlich im Augenblick sehr abhängig sind. Das ist etwas, was für die Piratenpartei leider zutrifft. Und demzufolge ist es kein Weg. Also ich werde kein Experiment machen, bei dem das Risiko besteht, irgendwelche zigtausende oder gar noch höhere Beträge an Strafen von der Bundestagsverwaltung aufgedrückt zu bekommen oder die Parteienfinanzierung als Ganzes zu gefährden. Da brauchen wir definitiv andere Lösungen. So, mit der sehr eindeutigen Aussage unseres Bundesvorstands kommen wir jetzt sozusagen zum humoristischen Teil, zum Abspann. Heute haben wir nämlich wieder eine gescheite Abspannfrage. Und jetzt mögen sich bitte alle vier anwesenden Bundesvorstände schon mal ganz, ganz warm anziehen. Wenn wir schon die ganze Zeit über das Programmieren an Schulen geredet haben, in welcher Programmiersprache denn? Ja, wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, dass wenn die Kultusministerien sich darauf einigen, dass es ein Pflichtfach Programmieren an Schulen geben wird, dann wird es so laufen, dass die Programmiersprache, die da verwendet wird, wahrscheinlich Basic, irgendwie GW Basic oder ähnliches ist. Wenn die Kids Glück haben, dann wird es Pascal sein, damit sie wenigstens sowas wie den Hauch einer modernen Sprache haben. Was es aber wahrscheinlich nicht sein wird, ist es tatsächlich etwas Modernes, was man tatsächlich auch benutzen könnte, um Software zeitgemäß zu entwickeln. Ich habe inzwischen die Diskussion auf Twitter und Facebook noch ein bisschen verfolgt. Natürlich kann man Programmieren lernen, um andere Fähigkeiten auszuarbeiten und zu schulen. Das steht völlig außer Frage. Aber ich würde nach wie vor dabei bleiben, es ist nice to have, so etwas anzubieten. Und das machen Schulen schon seit vielen, vielen Jahren. Ich halte es aber für vollkommen Bullshit, zu sagen, jedes Kind muss programmieren lernen. Egal in welcher Sprache. Stefan, ich lasse dich nicht aus. Hose runter, wenn's Pflicht wird, in welcher Sprache? Na, wenn ich den Kids dabei helfen soll, dann wäre es C#, weil das die Sprache ist, mit der ich jeden Tag mein Geld verdiene. Oh mein Gott, jetzt wirst du einen Twitter-Shitstorm. Pirat Süd, Carsten, welche Sprache? Ich präferiere das Italienisch immer wieder. Michael? Nachdem ich quasi ein reinrassiger Delphi-Programmierer bin, allenfalls mal Ausflüge nach Lazarus, was auch ein Pascal Entwicklungstool ist, bin ich natürlich ganz klar auf diese beiden festgelegt. Du siehst, Stefan, du hast vollkommen richtig gelegen. Jetzt Bernd. Ja, also ich würde sagen, die sollten das im Geschichtsunterricht machen und vielleicht irgendwie mal den Leuten Assembler beibringen oder Force zeigen. So, fragen wir doch einfach die junge Generation, SysOpt. Ich würde es eigentlich den Jugendlichen und Kindern überlassen, was sie lernen wollen, weil dieses autodidakte Auseinandersetzen mit eben Programmiersprachen an sich, jeder findet da seinen Weg und jeder findet seine Lieblingssprache und wie er mit irgendwas am besten zurechtkommt. Da gibt es jetzt nicht per se zu sagen, die Programmiersprache ist jetzt am besten. Meine persönliche Präferenz auf jeden Fall nicht Java, weil ich finde Java einfach nur von der ganzen Struktur her unglaublich hässlich. Tut mir leid. So, und ich habe die große Freude als Moderator, diese Frage nicht beantworten zu müssen. Wir haben 21.57 Uhr und wenn jetzt nicht jemand noch aufs Podium drängelt, dann werdet ihr das von mir nie erfahren. Ja, also dir stellen wir natürlich die Frage schon noch ab. Der Link vom Wigbold ist vielleicht auch noch ein sehr wichtiger. Ihr kennt vielleicht den Raspberry Pi, dieses Projekt, wo auch viele Schüler in England das Ding bekommen haben. Wenn man ihnen sowas hinknallt und sagt, hey, da macht er was und da tut er was und könnte auch noch ein bisschen mehr tun als programmieren, da könnte auch noch Lichtle angehen oder irgendwelche anderen sinnvollen Dinge getan werden, dann ist es natürlich sehr richtig und wichtig, dass sie sich dafür das Richtige selber erarbeiten und dann noch viel, viel mehr lernen als eigentlich programmieren. Hast du Programmieren gerade als nicht sinnvoll bezeichnen wollen? Nein, das würde er niemals tun. Dirk, welche Sprache? Was? Ja, das bitte im Raspberry, das finde ich schon ein echtes Argument. Ansonsten hätte ich selbstverständlich gesagt, die Kiddies, die brauchen unbedingt einen Node und müssen JavaScript lernen. Alles klar, in diesem Sinne. Dann bedanke ich mich für diesen humorigen Abschluss dieser Runde, freue mich über ein halbwegs ungetrolltes Pad mit einem sehr interessanten Chat nebenbei, viele Vorschläge vom Slash fürs Retweeten und einer langen Liste von Piraten, die unbedingt Retweets brauchen, noch im Laufe der nächsten Woche. Und wir sehen uns dann am nächsten Montag zur 31. Bufo-Sprechstunde hier im dicken Engel, aber wahrscheinlich nicht mehr im dicken Engel, weil ich will ein Saalmikrofon, dann wahrscheinlich irgendwo unten im Konferenzzentrum wieder. Danke an den Stefan, den Carsten, den Michael und an Bernd und an den Süßop, der beim nächsten Mal ein bisschen stärker zum Tragen kommt. Und die Aufnahmen aus. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.